Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast über die Geschichte der elektrischen Musik. Heute erzähle ich euch, wie alles begann, welche Meilensteine es gab und warum elektrische Musik heutzutage so wichtig ist. Also schnallt euch an, es wird eine spannende Reise durch die Zeit. Die Geschichte der elektrischen Musik beginnt in den 1950er Jahren. Damals experimentierten Musiker wie Karl-Heinz Stockhausen mit völlig neuen Klängen. Sie benutzten Geräte wie Oszillatoren und Tonbandmaschinen, um Musik zu machen, die niemand zuvor gehört hatte. Diese Klänge waren sehr oft experimentell und klangen futuristisch. In den 1960er und 1970er Jahren änderte sich alles mit der Erfindung des Synthesers. Synthesizer waren Geräte, mit denen Musik völlig neue Töne erzeugen konnten. Eine der bekanntesten Bands dieser Zeit war Kraftwerk. Sie machten futuristische Musik, die weltweit bekannt wurde, zum Beispiel mit ihrem Song Autobahn. Diese Zeit war ein wichtiger Wendepunkt für die elektrische Musik. In den 1980er und 1990er Jahren wurde die elektrische Musik immer beliebter. In den Städten wie Chicago und Detroit entstanden neue Genres wie House und Techno. DJs spielten diese Musik in Clubs und die Menschen tanzten die ganze Nacht dazu. Auch Drum-Maschinen und Computer wurden in dieser Zeit immer wichtiger, um neue Sounds zu kreieren. Heute ist die elektrische Musik ein fester Bestandteil unseres Lebens. Dank moderner Software kann jeder eigene Musik machen und im Internet teilen. Große Festivals wie Tomorrowland ziehen Millionen von Menschen an, die elektrische Musik lieben. Von ruhigen Ambient-Musik bis hin zu energischen Dubstep. Elektrische Musik ist so vielfältig wie nie zuvor. Das war ein kurzer Überblick über die Geschichte der elektrischen Musik. Ich hoffe, euch hat die Reise gefallen und ihr habt etwas Neues gelernt. Danke fürs Zuhören und vielleicht hört ihr bald selbst elektrische Musik mit anderen Ohren. Bis zum nächsten Mal.